Erster richtet andere nicht, damit ihr nicht auch gerichtet werdet. Zweiter, denn wie ihr andere richtet, so werdet ihr auch gerichtet. Was ihr für andere messt, wird auch für euch gemessen. Dritter, warum siehst du den kleinen Fehler im Auge von deinem Bruder? Aber du siehst nicht den großen Fehler in deinem eigenen Auge. Vierter, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, ich helfe dir, den kleinen Fehler aus deinem Auge zu holen, wenn du selbst einen großen Fehler im Auge hast? Fünfter, du bist ein Heuchler. Hole zuerst den großen Fehler aus deinem eigenen Auge. Dann kannst du sehen, wie du deinem Bruder helfen kannst, den kleinen Fehler aus seinem Auge zu holen. Sechster, gebt heilige Dinge nicht an Hunde. Werft eure wertvollen Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und euch dann angreifen. Siebter, bittet Gott, dann wird er euch geben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Achter, denn jeder, der bittet, bekommt. Jeder, der sucht, findet. Und jedem, der anklopft, wird die Tür geöffnet. Neunter, welcher Vater gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Zehnter, oder wer gibt seinem Kind eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Elfter, ihr seid nicht gut, aber ihr gebt euren Kindern gute Dinge. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, wenn ihr ihn bittet? Zwölfter, behandelt andere Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Das ist das Wichtigste im Gesetz und bei den Propheten. Dreizehnter, geht durch die enge Tür. Denn die breite Tür und der einfache Weg führen zum Tod. Viele Menschen gehen diesen Weg. Vierzehnter, aber die enge Tür und der schwere Weg führen zum Leben. Nur wenige Menschen finden diesen Weg. Fünfzehnter, passt auf falsche Propheten auf. Sie sehen aus wie Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie wie gefährliche Wölfe. Sechzehnter, ihr könnt sie an ihren Taten erkennen. Findet man Trauben an Dornenbüschen oder Feigen an Disteln? 17. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. 18. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. 19. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. 20. So könnt ihr sie an ihren Taten erkennen. 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in Gottes Reich kommen. Nur wer tut, was mein Vater im Himmel will. 22. Viele werden an diesem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan. 23. Aber ich werde ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Geht weg von mir, ihr Leute, die Böses tun. 24. Wer meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf einen Felsen. 25. Es regnete stark, das Wasser stieg, der Wind wehte und stürmte gegen das Haus. Aber das Haus fiel nicht, weil es auf den Felsen gebaut war. 26. Wer meine Worte hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein dummer Mann. Er baut sein Haus auf Sand. 27. Es regnete stark, das Wasser stieg, der Wind wehte und stürmte gegen das Haus. Und das Haus fiel. Es wurde ganz zerstört. 28. Als Jesus diese Dinge gesagt hatte, waren die Leute sehr erstaunt über seine Lehre. 29. Denn er lehrte sie mit Macht, anders als ihre Schriftgelehrten.